Zum 75. Geburtstag von Genossen Kim Jong-il brachten die Zeitungen vieler Länder mit dem Sonnenporträt und den Bildern von ihm Sonderbeiträge unter verschiedenen Titeln, wie die Geburt vom Herrn Kim Jong-il und die Welt und Kim Jong-il, ein großer Denker und Theoretiker. Die bulgarische Zeitung Iskra, die weißrussische Buperiod, die thailändische Xinjiang Jibao, die tansanische Uhuru, die senegalesische Vox Populi, die mosambikanische Noticias, die guineische Horoya, die ägyptische Al-Ahrad und die sambische Zambia Daily Mail unterstrichen, dass der Geburtstag von Kim Jong-il ein Ereignis von großer Bedeutung für das Schicksal und die Entwicklung nicht nur des koreanischen Volkes, sondern auch der progressiven Menschen der Welt sei. Sie würdigten den Genossen Kim Jong-il, die er sich zeitlebens für das Gedeihen des Vaterlandes, das Glück des Volkes und die Verwirklichung der Souveränität in der ganzen Welt eingesetzt hatte.